Ja, ihr Lieben, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wer von euch mit mir gerne reden möchte, heute Nacht hier live auf dem Sender, im Fernsehen, im Radio, der möge bitte diese Nummer hier wählen. 0800 5678 111, kostenfrei, kostenfrei auch die Faxnummer 0800 5678 110. Wolfgang, 36 Jahre, erster Anrufer heute Nacht. Hallo. Hallo Domian. Ja, Wolfgang. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich muss erstmal dein Team begrüßen und sagen, dass ihr eine sehr gute Sendung macht, auch dich. Danke. Ja? Und ich finde es ganz toll, ja. Von vielen euch, herzlichen Dank. Wie ihr das bewerkstelligt. Dankeschön. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich bin also Gummisklave, Vollsklave. Ja. Mhm. Und habe mich also an einem Stück 2,5 Monate bei einem Zahnarzt fesseln lassen. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen nachfragen und verdauen. Du hast dich bei einem Zahnarzt 2,5 Monate fesseln lassen? Ja, 2,5 Monate, ja. Wo, auf dem Zahnarztstuhl? Nein, nein, der hat unten, also in seiner Praxis, hat er unten im Keller einen speziellen Raum eingerichtet für SM-Spiele. Ja. Und er steht selber auch auf Gummi, ja. Ja. Den habe ich kennengelernt über einen Club, ja, in Köln. Mhm. Vom Stiefelknecht. Mhm. Und naja, der wohnt jetzt hier in Hannover. Ich bin hier ja auch hier in Hannover. Ja. Und hat mich eingeladen. Ja, und dann haben wir dann mal ein bisschen so gespielt zusammen. Und dann meinte er, wie lange ich mich fesseln lassen würde und so. Und dann sage ich, das weiß ich nicht, wir können das aber ausprobieren, ja. Ja. Und naja, dann hat er mir auch den Raum gezeigt. Der war also natürlich voll eingerichtet und so. Und dann kam es, dass er mich dann 2,5 Monate da gefesselt gehalten hat. Du warst, das müssen wir jetzt mal ganz klar sagen, für uns, die wir unbescholten sind mit diesem Thema, ja, ist das natürlich ein Hammer, ne, was du da gerade erzählst. Du warst 2,5 Monate im Keller eines Zahnarztes, wobei das jetzt völlig egal ist, was er für ein Beruf ist. Also dieser Mann war Zahnarzt. Ja. Gefesselt und eingesperrt. Ja. Warst du in die, wie groß war der Raum? Das war so 3 Meter auf 2 Meter. Also eine Zelle quasi? Ja, sowas, ja. Gab es da Tageslicht? Nein, aber es gab Licht zwar, aber er konnte das Licht auch abdrehen. Und der Raum war auch schallisoliert, ja. Mhm. Wie sah der Raum denn aus? Da war ein Käfig drin, ein Andreaskreuz war da drin, ja, und ein Sarg. Und ein Sarg? Und ein Sarg. Das passte doch alles in diesen kleinen Raum? Das passte da rein, ja. Du sagst, du warst nicht nur in diesem Raum eingesperrt, 2,5 Monate, sondern auch gefesselt, ne? Gefesselt, ja. Wie gefesselt, genau? Ja, mit an Ketten und so, ja. Zum Beispiel an dem Andreaskreuz? Zum Beispiel am Andreaskreuz. Permanent 2,5 Monate? Permanent 2,5 Monate, ja. Wie oft kam der Zahnarzt denn zu dir? Der kam jeden Abend zu mir. Jeden Abend? Jeden Abend, ja. Wie ging das so mit den ganz üblichen menschlichen Bedürfnissen wie Essen und Toilette? Ja, das hat, also er hat mich gefüttert auch, ja. Und, während du angekettet warst, hat er mich gefüttert. War, ja. Ich weiß jetzt, dass Hunderttausende den Kopf schütteln und denken, das ist doch nicht wahr, was der da erzählt, aber es ist wahr. Es ist wahr, ja. Wie war es mit Toilette, wenn du angekettet warst? Ja, er hatte auch so unten einen Toilettenstuhl eingerichtet gehabt, ja. Mhm. Da konnte man sich draufsetzen. Das heißt, es muss doch dann in diesem Raum auch bestialisch gestunken werden. Er hat das immer entsorgt. Er hat das, ja gut, aber trotzdem muss es ja dann, gab es auch noch ein Abluftsystem. Da gab es auch ein Lüftungssystem drin, ja. Also ein teuer konstruierter Raum. Ja, richtig. Ja, warum stand da ein Sarg? Ja, er stand auch darauf, dass ein Sklaven hat, der auch mal eine Woche in dem Sarg gefesselt ist, ja. Du merkst, ich bin ganz fassungslos und sprachlos, obwohl ich hier schon sehr vieles gehört habe. Das habe ich noch nicht gehört. Ja, das, ich meine, das kommt auch nicht sehr oft vor. Wenn, das, ja, vielleicht. Mittlerweile überrascht mich überhaupt nichts mehr, was es alles so gibt auf der Welt. Und gerade im Bereich SM oder Sexualität gibt es die abgefahrensten Dinge. Ja. Er kam dann einmal zu dir runter, er hat dich gefüttert. Ja, er hat durftest, gefüttert. Durftest du dir auswählen, was du isst? Nein, er hat das bestimmt. Aber man hat doch tagsüber auch ein bisschen Hunger und möchte was trinken. Zum Beispiel, war da was zu trinken? Und da war auch was zu trinken, ja. Da konntest du dich selbst bedienen? Da konnte ich mich ein bisschen bedienen. Wie hast du das aber gemacht, wenn du gefesselt warst? Ja, an Ketten, Handschellen, Fußfesseln, Halsfesseln und so, ja, in Gummi, ne? Ja, aber konntest du denn eine Flasche überhaupt anfassen und zum Mund fahren? Ja, konnte ich. Das ja, konntest du. Es ging zwar schwierig, aber es ging. Mhm. War das Licht tagsüber an in dem Raum? Es war manchmal an, aber manchmal war es auch dunkel. Mhm. Was passierte denn dann noch? Dann kam der da runter und hat dich gefüttert. Was passierte dann weiter? Ja, wir haben dann auch sexuelle Sachen zusammen gemacht, ja. Mhm. Und wenn er dann keine Lust mehr hat, dann ist er wieder gegangen. Ne? Er kam aber nicht mit seinem Bohrer runter. Nein, nein. Er hat sich nicht die Zähne gebohrt. Nein, oder so. Nein, nein, nein. Das hat er nicht gemacht, nein. Was geht denn Also es klingt wirklich abgefahren, ne? Und man ist geneigt, jetzt da sehr lustig drüber zu reden. Eigentlich finde ich es aber nicht lustig, sondern ernst. Ja, ich meine, ich stehe auf solche Sachen. Ja, sag mir bitte, oder erklär uns bitte, was das für dich bedeutet hat, dich freiwillig, es war ja eine freiwillige Aktion. Das war eine freiwillige Sache, ja. 2,5 Monate in einem Keller, in einem Raum, in dem es kein Tageslicht gibt, einsperren zu lassen und all dieses mit dir machen zu lassen. Warum? Warum, ja, weil ich wollte mal sehen, wie weit ich gehen kann. Von meiner Psyche her, ja. Hm. Was hat denn dieses Experiment für dich gebracht? Einen geistigen Kick. Was bedeutet das? Erklär mir das mal. Das heißt also, ich bin krebskrank, ja, hab sehr viel Tagesfreizeit, hab auch oft inseriert, aber da waren dann immer Leute dabei, die gesagt haben, ja, das würden sie machen, das würden sie machen, ja. Mhm. Und es kam dann auch nicht so viel zustande, ja. Mhm. Und dann habe ich dann auch inseriert und so weiter, ja, aber niemand dafür gefunden, der das mal mit mir machen würde. Mhm. Aber der Zahnarzt, den ich kennengelernt habe, der hat gesagt, gut, wir probieren das mal aus, mhm. ja. Gut, das ist die Vorgeschichte. Sag mir den Kick, den geistigen Kick. Was versucht, wenn man das überhaupt in Worte fassen kann, versuch es mal bitte. Ja, der geistige Kick war eben den, dass ich es wirklich geschafft habe, ja, für mich selber, ja, als Sklave, ja, 2,5 Monate dienen zu können, ja. Habt ihr euch das denn vorher so abgesprochen, 2,5 Monate? Oder hast du gesagt, wir machen das so lange, bis ich es nicht mehr ertrage? Ich habe zu ihm gesagt, wir machen das so lange, bis ich das nicht mehr ertrage, mhm. ja. Hattet ihr irgendein Codewort? Wir haben auch ein Codewort gehabt. Wie hieß das Codewort? Das heißt, Feierabend. Mhm. Habt ihr überhaupt dann miteinander geredet, auch wenn ihr nicht auch geredet, ja. Normal, oder hat er dich sehr, sehr erniedrigend behandelt, auch verbal? Er hat mich teilweise auch verbal behandelt, ja. Verbal auch ja. Sklave behandelt? Ja. Mhm. Jetzt hast du mir immer nicht erklärt, was für ein Kick das war für dich, wie man das beschreiben kann. Der Kick war für mich also eins der höchsten, für mich selber, ja. Mhm. Das, weil ich hatte immer vor, mich versklaven zu lassen, ja. Mhm. Und habe auch dann auch inseriert und so weiter. Hast du hab erzählt, aber nicht mehr ja. gefunden. Bitte? Mhm. Das hast du gerade erzählt. Ja. Ist es so, dass es für dich die größte Lust deines Lebens bisher war, die du da erfahren hast? Die größte Lust meines Lebens, jein, würde ich sagen, ja. Mit jein kann ich nichts anfangen. Ja. Mhm. Ja. Du warst die ganze Zeit auch, du sagst, du bist Gummisklave. Ja. Du warst dann auch eingepackt in Gummi. In Gummi, ja, verschiedene Sachen. Hast du dich da auch mal gewaschen, die 2,5 Monate? Ja. Wie? Ja, so körperlich, ne, so mit einem Eimer mit Wasser. Achso, dann hat er einen Eimer da reingetragen. Ja, ja. Mhm. Ja. Ja. Was ging denn in dem Zahnarzt vor? Habt ihr darüber geredet? Wir haben da vorher drüber geredet, ja, ja, sicher. Also der hatte die umgekehrte Lust. Der fand das ja prickelnd, wahrscheinlich unten im Keller seiner Praxis jemand eingespart zu haben. Ja, das fand er, ja. War das für dich eine Zeit der permanenten sexuellen Erregung? Ja, war es, ja. Mhm. Hast du auch Orgasmen gehabt? Hab ich auch, ja, geistige. Mhm. Aber körperlich auch? Auch, ja. Mhm. Du hast gerade so en passant gesagt, dass du krebskrank bist. Hat diese extreme Form der Sexualität etwas mit deiner schweren Krankheit zu tun, dass du vielleicht durch diese extreme Sexualität versuchst, die Krankheit etwas zu überwinden oder zu vergessen? Ja, das ist das, ja. Welchen Krebs hast du? Ich habe Nierenkarzinome. Mhm. Ist es so weit fortgeschritten, dass du sehr schwer krank bist, oder hast du eine Hoffnung, dass man das in den Griff kriegt? Nein, das bekommt man nicht mehr im Griff, nein. Aber wenn man so schwer krank ist, hält ein Körper das denn überhaupt aus? Ist es eine Tortur für den Körper? So etwas? Es ist eine Tortur für den Körper auch, ja. Aber das war dir egal? Das war mir egal, ja. Schilderst das so in den höchsten Tönen, aber dennoch muss es dann ja nach 2,5 Monaten auch dir gereicht haben, als du Feierabend gesagt hast. Ja. Warum oder was hat den Ausschlag gegeben, dass du sagtest, nein, nun langt es? Ja, ich denke, wenn ich das länger gemacht hätte, dann wäre ich im Totalverfallen gewesen, weißt du? Mhm. Ich wollte dann auch mal wieder was anderes sehen, weißt du, als nur den Raum. Wie ist das überhaupt, wenn man so lange im Dunkeln oder in einer nur künstlich beleuchteten Zelle war, wenn man dann ans Tageslicht kommt? Ja, das ist für die Augen doch ein bisschen schwierig. Ja, man muss ein paar Tage sich wieder daran gewöhnen. Mhm. Du warst ja auch völlig isoliert von der Welt. Ja, war ich. Es hätte ja, wer weiß, was passieren können. Du wusstest gar nichts. Ne? Ich wusste nichts, nein. Das hat er dir auch nicht erzählt. Das hat er mir nicht erzählt. Hat er keine Tageszeitung mit nach unten? Nein, nichts, gar nichts. Als du Feierabend gesagt hast, ja. Hat er dich losgemacht? Ja, er hat mich losgemacht, ja. Und wie habt ihr euch denn getrennt voneinander? Weil er ist gezogen, er wohnt jetzt in München, ja. Nee, ich meine den Moment, an dem Tag, als du gesagt hast, Feierabend. Ja. Wie war das? Habt ihr denn noch miteinander gesprochen oder bist du einfach gegangen? Nein, wir haben noch zusammen gesprochen. Was habt ihr gesprochen? Ja, über die ganze Geschehnisse, die bei mir psychologisch geschehen sind. Also ihr habt es reflektiert. Ja. Hat er von sich auch was gesagt, was in ihm vorgegangen ist? Es war für ihn ja genauso extrem. Es war für ihn auch extrem, ja. Hätte er denn noch länger gekonnt? Ja, er hätte noch länger gekonnt, ja. Aber du verstehst, dass Leute, die mit solchen Dingen noch nie konfrontiert worden sind, ich auch nicht, mit sowas Extremen, natürlich erstmal, ja, seltsam berührt sich das anhören, ne? Das ist, ich will es gar nicht jetzt so werten, aber es ist schon eine sehr, sehr extreme Form der Sexualität, finde ich. Das ist eine sehr, ja, sicher. Hast du vor, sich das nochmal zu machen? Ja, ich bin auf der Suche. Also wenn ich jemanden finden würde, der das nochmal mit mir machen würde, ja, würde ich das nochmal machen. Ja, aber dann noch vielleicht für längere Zeit. Wahnsinn. Ja. Und es gab zwischendurch nie mal so den Moment, wo du dachtest, es bricht alles auf mich ein, ich bin total einsam oder ich werde depressiv oder was mache ich hier? Ja doch, es war auch eine Zeit, wo ich gedacht habe, jetzt irgendwann, wenn der jetzt runterkommt, sage ich aufhören, weißt du? Was denkt man denn den ganzen Tag, wenn man in einer solchen kleinen Zelle eingesperrt ist? Ja, was denkt man? Also man mit der Zeit wird man total stupide, weißt du? Dann denkt man nicht mehr viel, weißt du? Dann freut man sich, wenn man Geräusche hört oder so, ja? Das ist ja das, was man oft, ich mag gar nicht den Vergleich jetzt in den Mund nehmen, aber das fällt mir nur gerade ein, wenn man Berichte von Folteropfern liest oder hört, die in ähnlicher Weise wieder ihren Willen eingesperrt sind, wie schwer das für die Menschen ist und wie kompliziert damit umzugehen, welche enormen Nachfolgeschäden das hat. Ja, für die Psyche auch, ja. Was hast du denn dann getan, als du wieder in die Welt hinausgegangen bist? Was war das Erste, was du getan hast? Das Erste, was ich getan habe, ich bin in der Frittenbude, habe mir Pommes frites gekauft mit einer Currywurst, ja. Und dann habe ich mich in den Zug reingesetzt und dann bin ich nach Hause gefahren. Hat dich denn zu Hause niemand vermisst die ganze Zeit? Nein, nein, hat mich niemand vermisst. Du lebst ziemlich ganz alleine. Ganz alleine, ja. Ja, Wolfgang. Ja, Domian. Das war für mich und für sicher viele andere Menschen auch sehr interessant, wenn auch wir das mit, ja, mit vielleicht auch ein bisschen mit Kopfschütteln uns anhören. Aber ich will nicht darüber urteilen, wenn du das sagst, dass das für dich etwas ist und vielleicht auch in deiner Situation der Krankheit dir etwas noch bringt, dann ist es in Ordnung, das zu machen. Ja, sicher, Domian. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch mal jemand finde, der darauf eingeht, weißt du? Du verkehrst in der Szenerie, ja, ne? Ja, ja. Ich verkehre das. In diesem Bereich hier. Ich wünsche dir auf jeden Fall für deine Erkrankung alles Gute. Ja, und möchte doch die Hoffnung nochmal zum Ausdruck bringen, wir haben uns über deine Krankheit jetzt gar nicht ausführlich unterhalten, dass es vielleicht doch noch einen Wendepunkt gibt oder dass es dir auf jeden Fall besser geht demnächst. Ja, die Ärzte haben so noch, also hier in der Krankenwohnung, wo ich bin, sind ja auch Ärzte, die haben mir so noch ungefähr ein Jahr, anderthalb gegeben. Weil mittlerweile habe ich auch Löcher im Körper und so weiter, ja. Die auch jeden Tag sauber gemacht werden müssen und so. Und damit das ist wirklich Wahnsinn, mit einer solchen Angeschlagenheit, sage ich jetzt mal, unterwirfst du dich einer solchen Tortur. Ja. Ja. Hattest du eine Frage noch zum Schluss? Früher, als du jünger warst und als du noch nicht krank warst, warst du diesbezüglich auch schon so ähnlich gestrickt? Ja, war ich auch schon. Mit 15 hat das angefangen. Mit 15 hat es angefangen, ja. Vielleicht finde ich auch jemanden von den Hörern oder so, ich meine, der sich dafür interessiert oder so, könntest du gerne meine Telefonnummer weitergeben oder so, ja. Ich wünsche dir alles Gute, Wolfgang. Vielen Dank, Domian. Ich wünsche euch auch noch viel Gesundheit und macht so weiter, wie ihr seid, das ganze Team. Tschüss, Wolfgang. Vielen Dank, wiederhören. Tschüss. Mann, Mann, Mann. Da weiß man wirklich nicht, wie man da spontan drüber denken soll, wenn man so etwas Extremes zum ersten Mal hört. Man ist natürlich geneigt zu sagen, jemand, da hat sie nicht mehr alle. Aber ich bin vorsichtig, das so zu sagen, nach dem, was ich von Wolfgang gehört habe. Aber es ist sehr, sehr, sehr extrem und man muss sich ja dreimal schlucken, bevor man das so ein bisschen für sich auch realisiert hat, was er da erzählt hat. Gut, es geht weiter mit Christian. Und Christian ist 18 Jahre alt. Hallo. Hallo Christian. Mein Thema ist eigentlich dazu, dass ich ein Schuhfetischist bin. Aha, wir bleiben so ein bisschen beim Thema. Ja, also. Also nicht so extrem, wie ich das. Wie fandst du das denn gerade, was wir gerade von Wolfgang gehört haben? Also es klang ganz interessant. Das hat dich gar nicht so vom Stuhl gehauen. Nö, also nicht so, weil ich hab's auch schon mal gerne, wenn man mich fesselt. Na gut, aber das ist ja nun Fesseln und 200 Monate eingesperrt sein, ist natürlich ein großer Unterschied. Ne? Ist ein großer Unterschied, aber ich sag mal so mal fesseln oder sowas, das habe ich auch schon ganz gerne. Schuhfetischist. Ja. Was heißt das genau? Auf was für Art von Schuhen stehst du? Ja, also ich stehe auf Turnschuhe. Männer? Männerturnschuhe oder Frauenturnschuhe? Also beides. Von Frauen getragen oder von Männern getragen? Beides. Ja, was heißt, du stehst da drauf? Was ja, also ich liege abends damit im Bett und sowas. Ja, nicht jeden Abend, ab und zu mal. Wie, du liegst damit im Bett? Du, du ziehst Turnschuhe an und liegst mit den Turnschuhen im Bett, oder was? Ja, über ihre Hände, über ihre Füße. Was? Über ihre Hände, über ihre Füße. Über die Hände? Also hast Turnschuhe über die Hände gezogen? Ja. Von anderen Leuten? Oder wie? Ja, also ich sag mal, die meisten sind eigentlich neu gekauft. Mhm. Also du kaufst dir Turnschuhe, ziehst die an oder stülpst sie auch über die Hände und gehst damit ins Bett? Ja. Und dann? Auch über das liebste Stück des Mannes, sag ich mal. Da kommt auch ein Turnschuh drüber. Ja. Ein Bild für die Götter. Christian im Bett mit 1, 2, 3, 4, 5 Turnschuhen. Und dann? Ja. Also du bist nackt dabei, ne? Wahrscheinlich? Nee, nicht meist. Also meistens habe ich auch was an. Aha. Ja, und was passiert dann? Liegst du dann mit deinen 5 Turnschuhen im Bett und dann? Ja, also ich hab's auch schon mal gerne, wenn da noch ein paar dabei liegen. Die auch noch neben dir im Bett liegen. Ja, also. Was kriegen wir heute hier wieder zu hören? Also ich passe natürlich auf, dass sie sauber sind und sowas. Mhm. Ein bisschen Hygiene mache ich wohl auch schon ganz gerne. Meine Frage, die hinter diesen Fragen, die ich gerade formuliert habe, steckt, heißt, was tut das in dir? Warum machst du das? Also irgendwie erweckt das ein erregendes Gefühl in mir. Ein wirklich im wahrsten Sinn des Wortes erregendes Gefühl, im sexuellen Sinn erregendes Gefühl. Ja. Also hast 50 Turnschuhe in deinem Bett und hast einen stehen dabei. Ja, so ungefähr. Ja, ungefähr, mal ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ja. Mhm. Jetzt reden wir über Turnschuhe, die du dir selbst gekauft hast oder über deine eigenen. Ist es denn so, dass du auf der Straße auch den Leuten auf die Schuhe guckst, auf die Turnschuhe und wirst ganz, ganz wibbelig? Ja, ist so. Mhm. Stehst du auf Männer und Frauen? Also wer ist mir eigentlich egal. Mhm. Also ich spreche lieber Leute, die Turnschuhe anhaben, an, als welche, die eben so normal... Ja, nun nehmen wir mal den glücklichen Fall für dich, dass du jemanden angesprochen hast, der schicke Turnschuhe anhat und es kommt irgendwann zu einer eher sexuellen, zu einem sexuellen Kontakt zwischen euch. Nehmen wir mal an, ein One-Night-Stand. Hm? Wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Kümmerst du dich denn nur um die Fußregion und um die Turnschuhe? Wie machst du das? Ja, also so große Erfahrungen, sag ich mal, habe ich denn doch noch nicht. Hattest du denn überhaupt schon mal einen sexuellen Kontakt mit einem Menschen? Ja, schon mehrere. Aber die Leute, die wollen immer nur Geld haben. Hä? Was ist das denn für Quatsch? Ja, also die sollte ich dann immer bezahlen dafür. Du solltest die Leute dafür bezahlen, dass sie mit dir Sex machen? Nein, also nicht Sex, also sondern dass sie mich jetzt fesseln und sowas. Aber zu diesem Extrem mit dem Turnschuh überziehen oder sowas, da sind die nie zugekommen. Hör, Moment mal, du bist 18 Jahre alt. Du hast noch nie eine Frau oder einen Mann einfach mal so kennengelernt und hast dich in den oder die verknallt? Doch, das schon. Ja, und was ist daraus geworden? Ja, also da habe ich meine Vorlieben also nicht gesagt. Mhm. Gab es denn schon mal eine etwas längere Verbindung mit deinen Verflossenen? Also wie lange warst du mit denen zusammen, ist die Frage. Also das Maximale war 2 Monate. 2 Monate. Hast du schon mal mit einem Mann oder einer Frau geschlafen? Nein. Mhm. Seit wann hast du das mit den Turnschuhen? Also ich schätze, glaube, das ging bei 15 rum los. Mhm. Wie kommt das, dass du noch nicht mit einem Mann oder einer Frau geschlafen hast? Ja, weiß ich nicht. Also ich kann mit Frauen unheimlich gut reden, aber... wenn es dann weitergehen soll oder sowas, dann blocken sie immer ab. Oder wenn ich jetzt meinetwegen irgendwo in eine Kneipe gehe oder in eine Diskothek. Also du meinst, das liegt an den Frauen? Ja. Was sind denn deine sexuellen Fantasien, abgesehen von den Turnschuhen? Sofern es noch andere sexuelle Fantasien gibt, denkst du an Frauen oder an Männern, wenn du onanierst? An Frauen. Mhm. Also nicht an Männer. Also, mhm. Also Christian, bei dem Wolfgang gerade habe ich das anders verstanden, weil ich schon gemerkt habe, der war 36 Jahre alt, der sich sehr wohl schon ausprobiert hatte im Leben und so seine Ecke in der Sexualität gefunden hatte. Bei dir mache ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Wenn du mit 18 Jahren so extrem drauf bist und eben auch noch keine Erfahrungen gemacht hast, besteht, glaube ich, die Gefahr, dass du dich da in irgendeine Ecke hinein lavierst. Also ich bin seit Jahren Einzelgänger, falls ja. du das meinst. Ja, zum Beispiel. Ich finde auch, dass es klingt alles so komisch, wenn ich dich frage, hattest du schon mal sexuellen Kontakt mit jemandem? Nein, die wollen Geld haben. Mhm. Also irgendwo... Ja, also wenn ich diesen Bereich der Turnschuhe ausleben will, dann... Mhm. Dann finde ich halt, bin ich bis jetzt halt nur auf Leute getroffen. Ach so, auf den Bereich der Turnschuhe bezogen, ja. Ja, die dafür Geld haben wollen. Mhm. Das ging bei 20 Mark los und hörte bei 150 bis 200 Mark auf. Kannst du dir denn eine relativ übliche oder normale Beziehung zu einer Frau vorstellen? Oder geht das gar nicht? Doch, das geht. Das geht, ja. Das geht. Also wenn ich eine Freundin habe oder sowas, dann ist das meistens so eigentlich vergessen. Also, das heißt, du kannst durchaus sexuellen Spaß haben mit einer Frau, ohne die Turnschuhe irgendwie mit zu berücksichtigen. Ja, wenn... Also pass auf, ich wünsche dir eine Frau und eine Liebe erstmal. Und deine Turnschuhambitionen, die will ich gar nicht so negativ bewerten, aber die darf nicht so einen hohen Rang haben, die darf nicht in erster Stelle in deinem Leben stehen. Weil ich glaube, also für mich ist es eine Ersatzbefriedigung. Mhm, aber die darf jetzt nicht so groß werden, dass du dich nur damit beschäftigst und dass das eine Sucht wird. Du musst halt parallel auch gucken, dass du halt auch jemanden findest und dich um Liebe bemühst, finde ich. Ja, auch. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt eine Frau anquatsche oder sowas in der Diskothek oder in der Kneipe, dann redest du mit ihr 20 Minuten, gibst dir ein Getränk aus oder so und dann steht plötzlich ein großer Kerl hinter ihr. Ja, das ist ja, das kann mal ab und zu passieren, aber es passiert auch nicht immer. Man muss das halt doch, immer. Doch, also ich treffe immer an die Frauen, die schon einen Freund haben. Christian, es gibt auch Frauen, die keinen Freund haben, die wirst du auch irgendwann treffen. Und dafür drücke ich dir die Daumen, dass du mal so eine triffst. Okay? Tschüss, Christian. Ciao. Jo, tschüss. Tschüss. Hey! Die Stammzuschauer und Stammzuhörer werden jetzt große Ohren kriegen, denn ich habe jetzt Lajana am Telefon, 40. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Domian. Lajana, wir haben uns am... Mittwoch haben wir miteinander telefoniert. Mittwoch miteinander telefoniert. Und ich wollte deinem Team und dir auch sagen, ihr macht wirklich super, ich gucke schon seit 2 Jahren. Es ist Wahnsinn, was ihr da tut. Und zum Wolfgang, ganz kurz, wenn ich das darf, ja? Wolfgang kann ich nur sagen, ich habe zwar auch mit dem Kopf geschüttelt, aber da er vielleicht noch eine Lebenserwartung von 1,5 Jahren hat, sollte er auch das ausleben. Mhm. Ja, finde ich auch. Wir haben eigentlich auch nicht das Recht, uns da denn so rinzuhängen und ich fand es schon sehr mutig. Ich meine, sicherlich entspricht das nicht unserer Norm, aber er hat nur noch vielleicht 1,5 Jahre und die sollte er so genießen, wie er es genießen ja. möchte. Finde ich ein schönes Wort, möchte ich mich anschließen und ich hoffe, dass viele andere es auch so sehen. Wir beide haben uns lange unterhalten am Mittwoch, es wurde dann unterbrochen, das Telefonat. Ja, weil mein Mann ist jetzt auch noch da, der sitzt im Wohnzimmer, ich muss auch ein bisschen leiser. Ich hoffe nicht, dass er im Fernsehen rumzappt und plötzlich hier hängen bleibt. Er guckt Premiere, er guckt Boxen. Ah ja, na gut. Wir haben uns ganz lange darüber unterhalten, dass du früher, vor 20 Jahren, ein Twitter warst. Richtig. Und darüber haben wir uns unterhalten. Eigentlich wolltest du deshalb aber gar nicht anrufen. Nee. Du hast angerufen, weil du eine langjährige Ehe führst. 14 Jahre. 14 Jahre, genau so war das. Und du mitbekommen hast, wenn ich mich recht erinnere, dass dein Mann fremd geht. Korrekt. Ne? Seit wann geht er fremd? Also, muss ich dazu sagen, wir führen eine tolerante Ehe. Was heißt denn tolerant? Tolerant heißt, aufgrund meiner Vergangenheit, wie gesagt, mit meinem Herrn Aphrodismus, ist es so, dass ich ihm gestattet habe, dass er auch, wenn ich jetzt ihm nicht sexuell genüge, nichts dagegen hätte, wenn er ins Bordell ginge. Ach so, so seid ihr in eure Ehe gegangen? Ja, von meiner Seite aus. Du hast ihm das so gesagt. Genutzt. Und er hat aber jetzt Mittwoch kam er, wie gesagt, und hat mir offenbart, dass er die Geliebte hat. Und für mich ist natürlich eine Welt zusammen. Also du hast gar nichts dagegen. Noch mal eine Frage. Du hattest deinem Mann bei der Ehe auch gesagt, dass du vorher in Twitter warst. Richtig, ja, ja. Ja. Ich habe mit auch Rückgarten gespielt. Ja, ja. Ich wahrscheinlich, das hatte ich dich nicht gefragt am Mittwoch, dass diese Operationsnarben, und das sieht man ja wahrscheinlich auch noch, ne? Dass du mal einen Penis hattest. Nee, sieht man nicht mehr. Der Schamwuchs ist sehr gut. Gut, also er wusste Bescheid und ihr seid in die Ehe gegangen, dass du gesagt hast, also wenn, lieber Mann, wenn du mal zu einer Prostituierten möchtest, kannst du das gerne machen. Richtig. Warum hast du eigentlich so offen, bist du eigentlich so offen mit ihm umgegangen? Nur weil du ein Twitter warst? Warum? Ja, weil ich, muss ich dazu sagen, wir waren gerade 2-3 Jahre verheiratet und wir hatten sehr einen aktiven Sex. Und er hat mich da auch beim Verkehr ein bisschen verletzt. Und ich musste deswegen auch nochmal operiert werden. Ich hatte vorher auch noch in der Regie gesagt, da wurde mir dann vom Oberschenkel Haut implantiert in die Scheide, weil er sehr stark gebaut ist. Mhm. Und ich habe darunter sehr leiden müssen und hatte dann auch eine Weile nicht das Bedürfnis, mit ihm zu haben. Und um ihm aber auch zu zeigen, dass ich ihn liebe. Und ich meine, Verzicht in der Ehe ist ja schon ein großer Verlust, aber... Ich finde sein... Und wenn man, da muss man Kompromisse machen. Mhm. Und der gesündeste Kompromiss ist, damit er nicht irgendwelche Dummheiten macht, indem er Frauen überfällt oder vergewaltigt, war für mich der Zweck, dass er also denn da lieber hingeht, als irgendwelche Dummheiten zu machen. Mhm. Aber da war nicht eingeschlossen, dass er sich verknallt und verliebt in eine Frau. Eben. Und das ist jetzt passiert. Das ist jetzt passiert und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Seit wann hat er diese neue Freundin? Angeblich sagt er seit 3 Wochen. Erst? Erst, ja. Aber du glaubst ihm das nicht so ganz? Doch, ich glaube ihm das schon. Mhm. Wie war denn eigentlich so bisher eure Ehe? Das ist ja eine lange Zeit. 14 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Ich muss sagen, ich bin 40 Jahre alt geworden und ich bin mehr so für das Biedermeier-mäßige. Ich bin für den Hausstand zuständig. Gemütlichkeit. Ich bin die Küche, ich bin die Putzfrau und wenn es dann mal um Sex ging, bin ich auch die gepflegte Hure. Mhm. Und habe mich also vor nichts gescheut. Also das ist schon so, dass ich versucht habe, auch allen seinen Interessen auch nachzukommen. Habt ihr dann ein Liebesverhältnis? Lange? Ja, also er liebt mich und ich liebe ihn. Wie hat er sich dir denn jetzt erklärt? Er kam in mein Zimmer, wir haben getrennte Schlafzimmer, weil ich das schöner finde, ich bin Asthmatikerin, habe dann auch öfters mit Sauerstoff geredet und das stört natürlich und damit mein Mann auch Ruhe hat und man sich ja dann auch ein bisschen mehr freuen kann, hat jeder auch noch seine eigene Privatsphäre, was ich als gesund empfinde. Ja. Und er kam die Tag rein und kniete sich hier an mein Bett und sagte, na, du bist ja so tolerant. Und mit dir kann man ja über alles reden und da plautst du das natürlich alles raus und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Er kniete sich vor dein Bett. Ja, ja. Das heißt, es tut ihm sehr leid. Er bereute zutiefst, dass er es mir überhaupt erzählt hat. Ach, das auch mittlerweile? Ja, ja. Mhm. Aber ich meine, wie er sich dir erklärt hat, hat er das gesagt, ich habe mich jetzt in eine Frau verliebt und die Liebe ist scheint stärker zu werden als zu dir, Layana, oder wie hat er das erklärt? Nee, er möchte mich nicht verlieren. Mhm. Und die beiden sind sich wohl auch einig, weil sie ist auch verheiratet, sich von ihren Partnern nicht zu trennen. Also er sich nicht von mir und sie sich nicht von dem Partner, den sie hat. Für dich ist das natürlich eine große Verletzung. Sicher. Das kann ich gut verstehen. Es ist keine große Verletzung, wenn man sagt, du kannst dir deinen Sex vielleicht woanders holen. Ne? So hast du es ja. Hat er das in Anspruch genommen, auch dass er seinen Sex woanders geholt hat? Ja. Damit hast du gelebt, damit kann man auch leben. Ich finde es auch einen großen Beweis deiner Liebe, dass du das so geregelt hast. Aber jetzt ist was Schlimmes passiert. Ja, für mich ist eine Welt zusammen. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Was sagt er denn? Ja, ich bin momentan auch ein bisschen kopflos. Ich habe schon mit dir da angespielt, auszuziehen und. Aber hier hängt auch so viel dran, nicht der schnöde Mama, den man besitzt, sondern die Jahre, die einen auch verbinden. Und das tut natürlich dann umso mehr weh. Aber er muss ja irgendwas sagen. Er muss ja sagen, pass auf, ich verhalte mich jetzt demnächst so und so. Oder will er es einfach laufen lassen? Er würde es gern so laufen lassen. Und er war jetzt ist seine Freundin auch noch in Urlaub im Süden von Europa. Mhm. Und er würde es natürlich gerne sehen, wenn ich jetzt mich arrangiere und sage, okay, du darfst das Verhältnis haben. Er steht auf dem Standpunkt, naja, dann bräuchte er ja nicht im Puff zu bezahlen. Und hat dann eben ein saures Verhältnis, aber er liebt mich nach wie vor. Und das ist natürlich umso härter, weil sie auch meinem Alter entspricht. Mein Mann ist 33. Und ich habe ihm dann aber die Frage gestellt, ja, was passiert, wenn sie ein Kind kriegt? Und viele Frauen kriegen doch mit 40 ein Kind. Und dann sagt er, nee, das will er nicht. Aber ich sage, na, wenn sie das aber will, dann wird das für ihn ja umso enger. Natürlich, ja. Für mich ja. Ist das sowieso schon schwer genug. Und ich weiß im Moment wirklich nicht, mich zu verhalten. Also er ist nicht willens, die neue Freundin aufzugeben. Nee, das will er nicht. Aber er will dich auch. Das ist es. Wäre er denn so tolerant? Nee, spielen wir es nun mal durch. Ja. Wenn du jetzt sagen würdest, ich habe auch hier einen Mann, in den ich mich verliebt habe. Das Thema hatten wir auch angeschnitten. Und zwar habe ich zu ihm gesagt, pass auf, du machst deins, dann mache ich meins. Mhm. Früher, wenn wir mal das Thema hatten, was gerade auch, wenn ich ihm erlaubt habe, fremdzugehen, habe ich gesagt, naja, ich werde mir mal auch einen Freund zulegen, mit dem ich einfach nur kuscheln möchte. Mhm. Und da sagt er, ja, da hast du ein Messer oder einen Besteckkasten im Rücken. Und jetzt, wie er mir das gestanden hat, da hat er dann gar nichts mehr gesagt, als wenn er das dann tolerieren würde. Ich würde es ja nicht tun, das liebe ich meinen Mann jetzt nicht so sehr. Aber es ist für ihn irgendwo nicht verständlich, dass ich jetzt auf einmal blocke, wo ich ihm ja schon mehr als die Hand mein Leben und meine Liebe gegeben habe und gesagt habe, du darfst das und das tun. Mhm. Glaubst du ihm wirklich, dass er dich noch liebt, tief liebt? Ich würde mal sagen, tief lieben, das ist so unwiderruflich, das ist sehr stark, das sind sehr starke Worte und ich glaube schon, dass er mich liebt, aber dass er mich stark liebt. Er weiß, was er an mir hat. Mhm. Er weiß, dass er umsorgt ist, dass er alles hat, was er braucht, bekommt er hier, außer eben den regelmäßigen Sex. Und das ist natürlich für ihn umso schwieriger. Also Layana, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, dass dir sehr weh tut. Ja. Ich finde, dass du jetzt nicht Kurzschluss handeln solltest nach erst 3 Wochen. Ja, nee, das mache ich auf keinen Fall. Das so einigermaßen in eine Reihe gekriegt, war früher mal mit 20 Suizidgefährde durch diese ganze sexuelle Geschichte, beziehungsweise durch die Operation und das alles. Ich finde aber, dass du nicht auf Dauer das mitmachen solltest und dass du ihm das wirklich klar machen musst, wie sehr er dich verletzt damit. Und du hast, das sage ich jetzt auch nochmal, du hast so viel schon für ihn, warst schon so viel bereit für ihn zu geben, nämlich dass du fast 20 Jahre oder 14 Jahre seid ihr verheiratet, ihm gesagt hast, du darfst dir deinen Sex woanders holen. Wo gibt es denn sowas? Ja. Was für ein Zeichen deiner Zuwendung ist, dass du dich nicht so an ihn klammerst und sagst, ich will dich ganz und gar. Ja. Und du hast dir schon eine große eine Konzession angeboten, einen Kompromiss. Und jetzt muss er kann nicht nur so leben, wie seine Bedürfnisse sind und seine Gelüste. Er muss Stellung beziehen. Und darauf hast du auch ein Recht zu pochen. Ja, ich habe zu ihm gesagt, also Kapitalismus in der Liebe sollte weg sein. In der Gesellschaft ist es okay. Guter Satz. Aber nicht in der Liebe. Guter Satz. Wie gesagt, nicht jetzt ganz schnell handeln und alles hinschmeißen. Nee, dafür ist das auch zu wertvoll. Ja. Aber lass dich nicht zu lange demütigen und verletzen. Mach dem das klar, dass das nicht auf Dauer so geht und er muss eine Position beziehen, eine ganz klare. Sonst wirst du irgendwann eine Konsequenz daraus ziehen. Domian, ich wollte noch eins sagen. Ja. Ich bedanke mich, denn auch Zuhören muss gelernt sein und du kannst wunderbar zuhören. Und ich finde toll, wie objektiv ihr alle seid und macht weiter so. Danke von ganzem Herzen und dir von ganzem Herzen alles Gute. Ja. Tschüss, Layana. Bis gleichfalls. Dankeschön, tschüss. 1.32 Uhr und 45 Sekunden und jetzt eine kleine Pause. Nur 33 und 53 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian heute Nacht ohne festes Thema. Und ohne festes Thema bedeutet, das sage ich euch, die ihr hier gerade zufällig reingezappt seid in dieses Programm, dass man hier anrufen kann bei mir. Unter dieser Nummer hier 0800 567 8111 und man kann sich mit mir unterhalten, wenn man das möchte, über welches Thema auch immer, was ganz Privates, was ganz Intimes, irgendwas Gesellschaftliches, was Allgemeines, was auch immer, wenn ihr mit mir reden wollt, 0800 567 8111. Sonja ist jetzt dran und Sonja ist 57 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sonja, was ist dein Thema? Mein Thema ist ganz einfach, ich wollte zu diesem Wolfgang, ich glaube, der war da als Sklave im Keller eingesperrt, Stellung nehmen und wollte also von meiner Perspektive aus was sagen. Bitte, ich muss dabei sagen, ich besitze ein Tagesetablissement oder ein Bordell, was tagsüber läuft, von 9 Uhr morgens bis 24 Uhr nachts. Mhm. Dort empfangen wir, also in stilvollen Rahmenherren. Mhm. Ich habe anfangs vor 15 Jahren der Not heraus angefangen, von heute auf morgen als Domina zu arbeiten. Ja, ja. Ohne jegliche Vorkennung, ohne jegliche Vorahnung. Ich habe es über Literatur gelesen, bin in ein Domina-Studio eingesprungen, was einer Bekannten von mir gehörte, die keine Domina mehr hatte, hatte vor meinem ersten Gast viel mehr Angst als der vor mir. Das glaube ich, ja. Hat's denn geklappt? Bitte? Hat's denn geklappt am Anfang? Ja, gleich, aber so begeistert, der dachte, ich hätte das schon jahrelang gemacht. Ein Naturtalent. Das war also absolut schlimm. Aber es sind ja auch Sachen, die in der sexuellen Phase sehr gut bezahlt werden, wo der kleine Junge mit den Turnschuhen sagt, dass er dafür bezahlen muss. Mhm. Das ist eben, dass wir bei uns auch Herren sitzen haben, die meinen, dass sie mit ihren Wünschen so ganz alleine sind und die einfach meinen, sie können das ihrem Partner nicht sagen, müssen dafür bezahlen. Nur was ich dabei empfunden habe oder gesehen habe, wenn man also in dieser Sache arbeitet, wie ich gearbeitet habe und selber nicht diese ganz große Veranlagung dazu hat, dann verliert man von der Psyche was. Ich habe also irgendwo durch diese ewige Befehlsart, Betonart, die ein Sklave haben will, selber hinterher verlernt, bei Menschen Bitte und Danke zu sagen. Es ging dann nur, bring mir das, hol mir das, mach das. Also bei dir war da keine klare Trennung zwischen Job, sag ich mal, und Leben, normalem Leben. Das löst sich auf irgendwann. Das wird aber schlimm. Aber das ist vielleicht nur bei Leuten, die das eigentlich auch nicht sind. Und du bist es ja eigentlich nicht. Ne? Nein, im Grunde genommen bin ich ein sehr warmherziger Mensch, sehr liebevoll. Weil ich weiß nicht, warum man deswegen nicht warmherzig sein muss. Ich habe zwei gravierende Erlebnisse gehabt. Einmal ganz am Anfang, als ich dann mein erstes eigenes Bordell eröffnet hatte. Das war in Bremen, das kann ich ruhig sagen. Kam einer, der wollte als Sklave bei mir arbeiten, richtig arbeiten. Also er wollte, weil er sich das finanziell nicht leisten konnte, dies so ausleben, wie der Wolfgangs ausleben wollte bei mir. Ich habe ihm gesagt, das geht nicht, weil wir diese dominante Sache nur so etwas nebenher machen, so zweimal, dreimal die Woche, und dass ich dafür keinen ständigen Sklaven da rumlaufen haben kann. Der hat bei mir vor der Tür gelegen und geschlafen, der hat im Treppenhaus gesessen, der ist in Kaufhaus gegangen, hat Sachen geklaut, hat mir die vor die Tür gelegt. Ich habe es ihm lieben versucht, er meinte, es wäre von mir ein Liebesbeweis, ich will ihn. Ich habe es dem Bösen versucht, dann war es für ihn noch besser, weil er gedacht hat, jetzt hat er endlich das erreicht, was er will, dass aber ich schimpfe. Du hättest ihm doch ganz einfach befehlen können, dich in Ruhe zu lassen. Kann man nicht. Das kann man dann nicht. In Ruhe. Ja. Die sind so süchtig danach. Sag mal, du bist jetzt eine Fachfrau, ne? Und du kannst das sehr differenziert beurteilen nach all den Jahren. Ja. Du hast das sehr aufmerksam gerade verfolgt, was der Wolfgang erzählt hat. Wie bewertest du das denn? Ich bewerte das so, dass diese Menschen wirklich eine tiefe sexuelle Befriedigung dabei haben. Und dieser Kick, den er sagte, der ist total auch da. Nur der andere, der Herr, dieser Zahnarzt, muss also genau die gleiche Schiene sein. Er muss ein Master sein, ein Dominus, also und muss dieselbe Erfüllung dabei finden. Ich selber habe in Gummi gearbeitet. Also Gummi ist sehr, sehr schwer. Es ist schwerer als Leder, schwerer als Lack, weil Gummi, du gehst da rein und es ist erst eiskalt. Und dann wird das ganz, ganz heiß. Und du schwitzt da drin, ununterbrochen. Ja. Die Haut kann doch gar nicht atmen. Wie geht das? Sehr schwierig. Deswegen, du musst zwischendurch da raus, du musst dieses Gummi auch reinigen und mit Talkum. Heute gibt es Spray, früher musstest du es richtig mit Talkum dann wieder von innen fertig machen, damit man das überhaupt wieder anziehen konnte. Und wenn du das über drei Stunden, also ich bin da manchmal 3 Stunden drin gewesen, dann ist das also eigentlich schon recht viel. Du hältst es aber für möglich, dass das genau auch so war, wie der Wolfgang das erzählt hat? Ja, selbstverständlich. Ja. Aber ganz selbstverständlich. Mhm. Also ich habe Männer gehabt, die wollten in so einem ganzen Gummianzug mit einer Maske, wo nicht mal Nasenlöcher und Mundlöcher drin sind, und wollten dann in Bandage, ich weiß nicht, ob du Bandage kennst, jemand wie so eine Wurst einpacken mit Stricken. Ja. Kannst ja sehr kunstvolle Sachen machen. Ich habe das also auch richtig gelernt mit der Bandage. Die wollten diese Erstickungsanfälle, und es war ein alter Herr, der hat einen Erstickungsanfall im Schützengraben erlebt und hatte wohl dabei seinen größten Orgasmus des Lebens. Er hat mir das auch so erzählt, und ich wollte immer wieder hervorgerufen haben. Sonja, wir sind ja geneigt, die wir eine relativ normale Sexualität haben, schnell zu sagen, das ist pervers. Ist nicht pervers. Ist nicht pervers. Pervers ist eigentlich das, was zwei Menschen keinen Spaß mehr macht. Solange wie es zwei Menschen Spaß macht und sich damit assoziieren können, aber ist eigentlich nichts pervers. Nee, aber ich habe gerade was gelernt, aus dem, was du gesagt hast. Du legst ja ganz großen Wert darauf, dass beide in gleicher Weise gestrickt sein müssen. Ne? Ja. Sonst nimmt die Seele Schaden. Ja, ne? Sonst geht da bei irgendeinem was kaputt. Mhm. Ganz einfach kaputt. Nun hast du gerade bei dir schon gesagt, dass das für dich keine gute Auswirkung hatte. Nein. Warum hast du es dann nicht einfach irgendwann sein gelassen? Habe ich dann. Ich habe meinen Dominostiefel in die Ecke gestellt. Ach so. Und gesagt, nein, aus Feierabend. Wenn wir heute Sachen in dem jetzigen Laden, den ich habe, mache, ich habe kein Kreuz, keinen Bock, ich habe diese Handfälle nicht, ich habe ein paar kleine Utensilien, das sind so ein paar kleine Rollenspiele dann nur noch. Die machen auch Spaß, die machen auch mir Spaß, das ist aber nichts, nichts Schlimmes mehr. Nicht, dass ich einen Menschen fessle. Nicht, dass ich das Gefühl habe, ich mache seine Würde kaputt. Hast du das Gefühl, dass du dich wieder hast regenerieren können? Ja. Das ja. Ja, selbstverständlich. Sag mal, ich kriege auch oft zu hören, wenn ich so im Bekanntenkreis von solchen Anrufern erzähle, wie jetzt gerade mit dem Wolfgang, dass die Leute sagen, ah, das sind ja nur Einzelfälle, das sind ja ganz wenige. Nein. Dich als Fachfrau gefragt, nein, wie oft kommt sowas vor? Gerade in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, je, was ich sehe, früher waren es immer die Menschen, die einen Stand hatten, die so hoch standen, dass kein anderer ihnen mehr was sagen konnte. Die wollten sich irgendwo erniedrigen lassen. Die wollten irgendwo dieses Sklave sein haben. Aber ich finde, in der heutigen Zeit, es werden immer mehr. Und ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, warum. Ja, warum? Ja, ich denke ganz einfach, es ist diese, eins, diese Schnelllebigkeit. A2 sind es auch unsere Medien. Es wird so viel über Fetisch, über SM erzählt, über diese Single-Partys, wo das auch ausgelebt wird oder angedeutet. Die Menschen fangen an, in ihren Köpfen was loszumachen und wollen es jetzt unbedingt erleben und wollen es unbedingt machen. Ich denke... Hast du den Eindruck, dass es immer jüngere Leute werden? Ja. Ja. Wer war so in deiner Erfahrung der Jüngste, der bei dir war? Ich unter 18 darf keiner zu uns kommen. Na gut, aber 18 finde ich auch schon sehr jung. Unter 18 darf keiner zu uns kommen. Und im Moment sind es so Jungs, die so, also junge Männer, so von Anfang 20 bis Mitte 30, die halt Befehle erteilt haben wollen, dass sie einfach etwas tun müssen, was du ihnen sagst oder was die Mädels ihnen sagen. Ich habe ja nur mittlerweile 9 Mädels bei mir beschäftigt. 9 Mädels, ja. Also im Moment koordiniere ich nur noch und mache den Empfang und mache sehr, sehr wenig selber. Also Quintessenz jetzt auch, wir wollen nicht schlecht über Wolfgang denken und urteilen, auf keinen Fall. Er hat seine Erfüllung da gefunden, aber der andere Mann hat auch seine Erfüllung gefunden. Die haben sich richtig gesucht und gefunden. Ja, und ich glaube, er ist auch ein Mensch, der dabei glücklich ist. Von der Psyche wie von der physischen Seite. Von der physischen, körperlichen Seite, ja. Ja, Sonja, ich danke dir sehr für diese Insider-Beleuchtungen. Ja. Von jemandem, der so aus dem Bereich kommt, aus dem Geschäft. Vielen herzlichen Dank. Ja. Alles Gute und grüß deine Mädels von mir. Mach ich und ab und an höre ich abends mal wieder rein, wenn ich früh zu Hause bin. Das ist schön. Tschüss. Okay. Tschüss. Jetzt kommt Steffi. Steffi, 17. Hallo Jürgen. Hallo Steffi. 17 Jahre und auch hinter dir, irgendwo neben dir, lese ich, hier ist ein Mensch, der heißt Mandy, 18. Mandy, Englisch. Ja. Mandy. Ein junger Mann oder eine Frau? Eine junge Dame. Eine junge Dame. Ja. Also, aber erstmal Steffi. Ja, erstmal die Steffi. Über was reden wir? Ja. Auch über Fetisch? Nee. Das ist eher, das war ein Partnertausch. Meine Freundin ist mit ihrem Partner bei mir. Ja. Und mein Freund ist auch hier. Also ihr seid zu viert eigentlich im Moment sogar. Ja. Steffi? Meine Jungs, die schlafen. Die Jungs schlafen? Ja. Ich hoffe nicht miteinander im Moment. Oder vielleicht doch. Nein. Das will ich nicht hoffen, ne? Aber ich glaube mal, die schlafen. Die schlafen. Was bewegt jetzt Steffi und Mandy hier anzurufen? Partnertausch? Ja, wir haben ein bisschen über den Durst getrunken. Heute, oder wann? Ja, heute. Achso, ihr seid also ein bisschen angezwitschert. Merke ich dir gar nicht an. Nee, wir haben uns das auch wieder normalisiert. Ja. Also dann haben wir uns ein Porno angeschaut. Heute Abend? Heute Abend. Und dann fing also jeder mit seinem Partner ein bisschen an zu kuscheln. Und dann habe ich jetzt den Mandy zufällig berührt. Also während des Kuschelns, nicht gerade jetzt? Nee, während des Kuschelns. Ja. Und dann ging es eigentlich irgendwie los. Erstmal zwischen dir und Mandy? Ja, ein bisschen. Es gab noch nie irgendwas zwischen dir und Mandy? Nee. Ehrlich nicht. Und du hattest auch noch nie was mit einem Mädel? Nee. Und dann bin ich halt mit ihrem Freund, mit dem Andi. Wir haben uns verzogen und dann habe ich mit ihm geschlafen. Ach, also gleich mit dem Freund von Mandy? Ja. Und Mandy war damit einverstanden? Ja, Mandy, die hat... Mit deinem Freund? Ja, glaube ich. Also. Das war alles so unausgesprochen, hat das geklappt? Nee. Unabgesprochen. Also, wie gesagt, die Jungs selber, die waren auch sternhagelvoll. Da hast du dich mit dem Freund von Mandy zurückgezogen? Ja. Und mein Problem ist jetzt, das Kondom ist gerissen. Das Kondom ist gerissen? Ja. Ach du liebe Zeit. Und ich benutze, also ich nehme die Pille nicht, weil ich sie nicht vertrage. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Es gibt auch die Pille danach, ne? Ja, wir haben Samstag. Wir haben Samstag, da haben die Apotheken auf. Geht das? Ich weiß gar nicht, wie lange man das nehmen kann danach. Ich muss mal meine Regie fragen, die Nina, die weiß das bestimmt. Wisst ihr das? 24 Stunden höre ich gerade. Das wäre ja noch möglich. Ja, aber geht das nicht erst auf Rezept oder so? Ich habe da also wirklich keine Ahnung. Bin ich jetzt wirklich überfragt? Frage ich nochmal, geht das auf Rezept? Wisst ihr das? Schweigen aus der Regie. Wir sind uns nicht so ganz sicher, aber ich glaube, dass man da irgendwas arrangieren kann morgen, Steffi. Ganz sicher. Du hast doch bestimmt einen Hausarzt oder den man oder irgendeinen Notdienst, den man anrufen kann, um ein Rezept zu verlangen. Irgendwas muss möglich sein. Ja, also so mit Notdienst, so, da kenne ich mich also nicht aus. Da habe ich auch keine Telefonnummer oder so. Ja, das können wir dir gleich noch geben oder dir erklären, wie man das macht in deiner Stadt. Jetzt ist aus dem Spaß fast bitterer Ernst geworden, ne? Also nichts mehr mit Lust und Spaß und Orgie und so? Nee. Mhm. Hatten die anderen es denn wenigstens schön? Ja, ihr hattet schön, oder? gib mir mal eben die Mandy, Steffi. Hallo Jürgen. Hallo Mandy. Nun fing das so doll an bei euch, ne? Ganz unkonventionell, schräge Sache und nun sowas. Ja. Was denkst du denn dazu? Ja, was denke ich dazu? Ich habe das gerade erst erfahren, als die Steffi bei euch angerufen hat. Ich war auch erstmal geschockt. Mhm. Und mein Freund hat wohl nur dazu gesagt, da wird schon nichts passieren. Naja, so kann man ja an die Sachen nicht rangehen. Ja. Ne? Genau so nicht. Ne? Mhm. Die Frage von mir gerade war auch noch, ob es denn bei euch alles so geklappt hat, zwischen dir und dem Freund von Steffi. Ja, also geschlafen habe ich mit ihm nicht. Aber ihr habt schön Sex gehabt. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, ja. Ja, aber es war okay für dich. Ja. Ja. Also, ich habe der Steffi gerade schon gesagt, sie soll sich morgen um pillenmäßig danach informieren und organisieren und das dann so in die Hand nehmen, das Ganze. Ja. Ach, weil das geht. Nur Dummheiten macht ihr. Ja. Der Alkohol. Genau. Gehen wir mal davon aus, dass alles gut gegangen ist. Ja. Ne? Könntet ihr euch vorstellen, das nochmal zu machen? Nee. Ist wahrscheinlich jetzt auch keine gute Frage, denn jetzt seid ihr noch so eingenommen von all dem, was passiert ist. Mhm. Und vielleicht auch noch ein bisschen angetrunken, ein kleines bisschen. Obwohl, jetzt seid ihr wahrscheinlich stocknüchtern, ne? Nach dem Schock. Ja. Ja. Also Mandy, Steffi, kümmert euch morgen um das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Wir rufen euch aber gleich nochmal zurück, sprich die Steffi, und dann kann mein Psychologe, der Peter, euch noch kurz ein paar Tipps geben, wie man das so genau richtig macht. Ja, okay. Ja? Leg mal auf, wir rufen euch an. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Jana, 19 Jahre alt. Hi. Hallo Jana. Hallo Domian. Hallo. Ich möchte erstmal sagen zu der Dana, ja, die vorhin angerufen hat, also höchsten Respekt für diese Frau. Layana. Nein, Dana. Layana. Ach, so, Entschuldigung. Layana ist die. Nein, also dieser Frau höchsten Respekt. Und ich hoffe, dass alles gut wird. Ich drücke ganz fest die Daumen. Du meinst die Anruferin, die ihrem Mann gestattet hat? Genau. Das ja, ist also echt. Toll, ne? Echt super. Also die Frau bewundere ich. Also höchsten Respekt. Und sehe ich auch so. Die soll weiter so machen und schön stark bleiben. Das schafft sie. So, und mein Thema ist halt, ich habe mich in meinen Kundenbetreuer verliebt. In deinen Kundenbetreuer? Ja, das heißt, also ich fahre täglich mit der Bahn, mit der Ostmecklenburgischen Eisenbahn. Mit was für der Eisenbahn? Ostmecklenburgischen. Das klingt ja süß. Ostmecklenburgische Eisenbahn. Ja, die sieht so aus wie der ICE. Ach, ich dachte, das wäre so eine schöne alte Dampflok. Nee, also was ganz Modernes. Ostmecklenburgische Eisenbahn. Ja, und da ist halt ein Kundenbetreuer. Was ist Kundenbetreuer, der moderne Begriff für Schaffner? Genau. Sagen wir doch Schaffner, wissen wir alle, was los ist. Genau. Der Schaffner in der Ostmecklenburgischen Eisenbahn. Ja, das der hat es mir angetan. Ah, beschreib ihn uns mal. Also er ist ungefähr 1,80, 1,85 groß. Ja. Hat wunderschöne blaue Augen. Mm. Ja, ganz lecker. Mm. Einen tollen, tollen Körper, so was man so sieht. Einen netten Hintern. Du, die Frauen, die Weiber gucken immer auf den Hintern. Ich krieg's nicht. Ja, nein, das war eigentlich gar nicht. Ich habe erst im Nachhinein auf seinen Hintern geguckt. Das Erste, was ich gesehen habe, waren seine Augen. Ja. Und seine Frisur halt. Die ist auch so kurz wie bei dir. Aha. Also ich höre ja immer so, die ehrlichen Frauen sagen, ich gucke zuerst auf den Hintern. Die nicht so ganz ehrlichen, die gucken mal, ja, ich gucke erst in die Augen. Und nee, dann das war, weil er ist mir entgegengekommen. Da konnte ich nicht auf den Hintern. Gut, so kann ich verstehen. Tolle Augen, tollen Po, tolle Haare, schöne Hände, tolles Lächeln, süßes Gesicht und überhaupt ist er grandios. Eigentlich schon. Und er knipst immer wunderbar deine Karte ab, oder? Nein, ich kaufe mir die und ich, dann fahre ich mit einer Monatskarte. Ach so. Und der kennt mich jetzt mittlerweile schon so gut, dass er meine gar nicht mehr sehen will. Das heißt, er geht einfach an dir vorbei, oder? Nein, wir gucken uns an und ich weiß nicht, also ich mag ihn richtig doll und ich versuche ja auch irgendwie an ihn ranzukommen. Habt ihr denn schon mal ein bisschen irgendwie miteinander geplaudert? So? Ja, aber nur. Über die Ostmecklenburgische Eisenbahn? Ja, nee, würde ich ja gerne, aber das traue ich mir nicht. Ja, über was habt ihr denn geredet? Ja, nein, einfach nur so, wo er meine Karte mir ausgestellt hat, da nur so ein bisschen halt. Hör mal, Jana, man merkt ja, wenn man jemanden toll findet, ob der andere einen auch so ein bisschen interessant findet. Wie ist es denn, oder ist er zu allen freundlich? Oder hast du den Eindruck, dass er schon so ein Hauch freundlicher zu dir ist? Ja, nein, das ist ja das Problem. Ich hatte damals noch einen Freund, hab gedacht, ich liebe den und ich saß mit ihm in der Bahn und er hat mich gesehen und hat gelacht. Und ich hatte aber meine Hand auf dem von meinem Freund, meinem damaligen Freund, meine Hand auf seinem Knie und umgekehrt. Und er kam an, sah mich und dann ging er weiter, guckte runter und wurde auf einmal stocksauer, hat richtig böse geguckt. Und das hat er eine ganze Weile gemacht. Hat eine ganze Weile richtig böse geguckt. Wäre natürlich ein gutes Zeichen, wenn es so stimmt, wenn du es richtig interpretiert hast. Ja, ne, hoffe ich mal. So, wie lange geht die ganze Chose jetzt schon? Fast ein Jahr. Ich muss mal gerade, fast ein Jahr. Ja. Ich muss gerade mal meine Zuschauer und Zuhörer informieren. Ich kriege gerade eine Information aus meiner Redaktion. Pille danach geht 48 Stunden. Pille danach geht 48 Stunden. Also Steffi, es ist noch nichts verloren. Viel Glück, Steffi, ne? Ein Jahr, Jana. Ja. Bist du denn Jeck im Kopf? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Und du hast sogar deinen Freund dafür verlassen? Nein. Nee. Andreas heißt der. Ich habe ihn kennengelernt, Andreas, und fand ihn von Anfang an richtig toll und richtig genial. Und dann habe ich halt meinen ehemaligen Freund kennengelernt und fand ihn ja ganz toll und habe gedacht, ich liebe ihn. Aber ich habe ihn nicht wirklich geliebt. Ich habe einfach nur eine Also ich mag schon. Du kriegst den Schaffner nicht auf den Kopf. Nee. Mhm. So, was machen wir denn jetzt? Das kann ja jetzt nicht bis Jana 65 wird weitergehen, ne? Nein, ich habe ihm ja auch schon eine Rose geschenkt und ein Gedicht geschenkt, aber ich habe halt nicht gesagt, dass es von mir kommt. Ich habe ihm das einfach nur auf den Platz gelegt. Du bist ja eine ganz schüchterne weiße Blume. Damit, ja. Ein ganz zartes Mädchen. Aber das zarte Mädchen ist ziemlich penetrant, weil sie ein Jahr dem Schaffner nachstellt, ne? Jetzt ist Schluss. Ab nächster, du siehst ihn Montagmorgen wieder, ne? Nein, ich sehe ihn übermorgen wieder. Übermorgen am schon. Sonntag, ja. Übermorgen wirst du ihm ein kleines Briefchen zustecken. Oh ja. Und in diesem Brief wirst du ihm ein bisschen was über deine Gefühle schreiben, inklusive deine Telefonnummer. Ja? Das ist jetzt der Weg, da führt gar nichts dran vorbei. Das musst du machen. Und dann wollen wir mal gucken. Und wir beide unterhalten uns am Mittwoch nochmal, wie der Schaffner reagiert hat. Ich hoffe, dass er reagiert hat. Und du machst es übermorgen, also am Sonntag. Ja? Wirst du es machen? Ja. Versprichst du mir das? Ja, wirklich. Du versprichst das jetzt in aller Öffentlichkeit, vor Hunderttausenden von Menschen. Ja, ich verspreche es. Also Jana wird am Sonntag dem netten Schaffner der Ostmecklenburgischen Eisenbahn ein Liebesbriefchen zustecken. Und wir werden am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, geht das? Bist du da, kannst du da so lange aufbleiben? Ja, das ist immer ein bisschen blöd, weil ich muss ja auch noch zur Schule. Aber ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Würde ich gerne mit dir reden. Und bis Mittwoch muss irgendwas passiert sein. Ja. Wir sind gespannt und harren und drücken dir ganz fest die Daumen. Du wirst zittern und du wirst schweißüberströmt da sitzen. Aber du musst es tun. Ja, aber du musst es tun. Du kannst heute schon anfangen, den Brief zu entwerfen. Nicht zu kitschig, ne? Aber nett, aber toll. Süß muss er sein. Du bist ja süß, ne? Ich hoffe es mal. Ah, ich drücke dir alle Daumen. Vielleicht wird es ganz toll. Vielleicht auch nicht, man muss mit allem rechnen. Ne? Ja, aber du hast es versucht und man muss es im Leben immer versuchen. Na klar. Ohne nichts passiert nichts. Okay? Ja, dann bis nächste Woche. Genau. Tschüss. Tschüss. Ach, sie ist ganz schüchtern und denkt, ob ich mich das traue. Melanie, 47. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Melanie. Ja, sei mir gegrüßt. Ja. Hier ist ja nicht die weiße Rose, die schüchterne, sondern eher die schwarze. Ah, eine handfeste, reife Frau. Ja. 47 Jahre alt. Ja, ich habe angerufen, weil du dich vorhin mit einer Domina unterhalten hast. Ja, mit Sonja. Die das professionell gemacht hat. Und ich bin eine private Domina. Das heißt, also ich lebe diese Dinge einfach nur aus. Also du machst das nicht professionell? Nein. Du nimmst kein Geld dafür? Nein. Du lebst das einfach so in... Wie lebt man das aus? Wie lebt Frau das aus? Frau lebt das aus, indem sie sich zwei Sklaven hält. Das haben wir, also dieses Thema ist ja nur wirklich abgefahren. Das hatten wir noch nie so in der Sendung. Ständig kommen jetzt Sklaventhemen. Du hältst dir Sklaven? Ja. Männer? Männer. Zwei. Also jetzt, wo fange ich an zu fragen? Wie hast du sie kennengelernt? Wie hast du sie an dich herangezogen? Den einen habe ich vor 7 Jahren kennengelernt, ganz normal in einem Bistro. Ja. Und, aber wie erkennt man einen Mann als Sklaven? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich denke mir einfach, da ist eine Affinität vorhanden. Mhm. Das sieht sich irgendwie wohl an. Mhm. Und ich habe ihn also ganz normal kennengelernt und beim ersten Ausgehen sind wir dann an einem Geschäft vorbeigegangen und da waren also Ledergarderobe ausgestellt, mhm, und dann spielte er so drauf an. Und dann habe ich gedacht, aha. Mhm. Ja, ja, und dann ging erstmal diese Beziehung, es war nie eine Beziehung, weil wenn man halt wirklich so ist, wie man, mhm, ist oder wie ich bin, mhm, spielt sich auch normal sexuell nichts ab. Das heißt also, ich schlafe nicht mit einem, mhm, Mann. Also den einen hast du im Bistro kennengelernt. Wo hast du den anderen kennengelernt? Den anderen habe ich dann 2 Jahre später kennengelernt auf einer Fetischparty. Ach so, also schon in der Szene dann. Ja. Was machen diese Sklaven für dich? Was ich will, alles, was ich will. Was willst du denn von den Sklaven? Das kommt darauf an, worauf ich Lust habe. Also ich setze mich nachmittags hin und denke, ach naja, du kannst ja mal eigentlich mal wieder so ein bisschen spielen. Mhm. Und dann rufe ich ihn an oder rufe einen von beiden an. Sind auch schon mal beide da? Nein, zusammen nicht. Warum weil nicht? Weil sie eifersüchtig auf sich wären. Ach so. Miteinander wären. Ja, und dann kommt er zu dir? Dann kommt er zu mir und ja, dann spiele ich mit ihm. Das heißt also, ich lebe das in dem Moment aus, wozu ich Lust habe. Zum Beispiel? Wenn ich Lust habe, ihn zu fesseln und zu peitschen, mhm, dann tue ich das. Oder ich hatte ja neulich schon mal ein Interview mit einer sehr guten jungen Dame, mit deren Sklaven ich heute gerne gesprochen hätte, aber das hat wohl offensichtlich nicht geklappt. Die sagte, dass der Sklave muss dann auch schon mal nackt putzen oder sowas. Bei dir auch? Wenn ich das wollte, dann würde er das machen, nur das ist nicht mein Ding, das, mhm, ist nicht das, was ich will. Lässt du ihn auch schon mal einkaufen fahren? Natürlich, klar. Das auch? Mh. Ja. Und er gibt nie wieder Wort? Das sind Dinge, da kommt schon mal, also ich möchte das gerne oder Madame könnten Sie vielleicht berücksichtigen, das so, wohl, aber... Der sieht dich sogar? Natürlich. Der sagt Madame zu dir? Ja. Madame Melanie? Nein. Nur Madame. Was ist denn noch so, was du mit denen anstellst, außer fesseln? Oder was befiehlst du denen? Zum Beispiel besuchen wir Fetischpartys, mhm, und er begleitet mich dann als mein Sklave, er bedient mich den ganzen Abend. Mhm. Oder was weiß ich, egal, einkaufen oder ihn nackt einkaufen lassen, so, mit Mantel an und Schuhen und Socken und langen Mantel. Und dann wird er mit Päckchen beladen oder er dient mir als Chauffeur oder weiß ich nicht. Was gibt dir das denn, Melanie? Das ist mir für mich so unnachvollziehbar. Was ist da schön dran, jemanden nackt einkaufen gehen zu lassen? Das ist der Kribbel. Ja, was kribbelt denn da? Das ist einfach, das sind die Machtspiele. Mhm. Die Lust an der Macht. Man kann das gar nicht weiter wahrscheinlich näher erklären. Und es ist da nicht nur die Macht, es ist auch dieses Subtil, dieses sich ausdenken, diese eben in Anführungsstriche, diese Spiele spielen. Mhm. Dieser Mann ist wie alt? Oder einer von, wie alt sind die beiden? Über 60. Der eine ist über 60 und der andere ist mal 40. Sind die in Beziehungen? Nein. Ich würde gerne versuchen, Melanie, dasselbe mit dir nochmal zu veranstalten wie mit der Hörerin letztens. Könntest du einem von deinen Sklaven befehlen, mit mir zu sprechen? Ja, sicherlich könnte ich. Könnten wir das für nächste Woche arrangieren irgendwie? Ja, dann müsste ich ihn hierher bitten, klar. Pass auf, leg mal auf, meine Redaktion ruft dich gleich nochmal an und wir versuchen das mal, ja? Ja, alles klar. Und dann können wir auch nochmal kurz miteinander reden. Bis nächste Woche. Okay. Tschüss, Melanie. Tschüss. Das ist jetzt unser Running Gag-Thema, Sklaven. Ihr Lieben, diese Woche geht zu Ende. Vielen Dank an Gerald Baas, meine Mitarbeiter, Wolfram Spielkowski, Nina Hellenkemper, Hans-Jürgen Wilde, Axel Rottländer, Anja Schönhardt, Henning Kaiser, Tim Stienau und Peter Ofsjanowski. Unsere Themen nächste Woche lauten: in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ich schäme mich für meinen Partner. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, böse Kinder. Ich wünsche euch eine tolle Nacht, ein schönes Wochenende und freue mich auf Montag. Bis dahin, ciao.